An Christian von Mecheln von Friedrich von Schiller. Unerschöpflich an Reiz, an immer erneuerter Schönheit ist die Natur. Die Kunst ist unerschöpflich wie sie. Heil dir, würdiger Greis, für beide bewahrst du im Herzen reges Gefühl, und so ist ewige Jugend dein Los.